aber saget zu ihm, und wenn sie sich alle ärgerten, so wollte ich doch mich nicht ärgern. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht in der Hand zweimal kriegt, wirst du mich dreimal verleugnen. Ihr redet aber noch weiter, ja, wenn ich mit dir aussterben müsste, wollt ich dich nicht verleugnen. Dasselbe Gleichen sagten sie alle. Und sie kamen zu dem Hofe mit Namen Gethsemane, und er sprach zu seinen Jüngern, setzet euch. Thank you.